Die 1815 bis 1830 zurückgekehrten Bourbonen hoben alle Beschränkungen der Juden auf. Es beginnt ihr ununterbrochener Aufstieg bis zur vollen Unterjochung Frankreichs. Ihre Zahl betrug damals etwa 80.000. Rothschild setzte durch, dass Zählungen nach der Konfession unterblieben. In der Julimonarchie 1830 bis 1848 unter dem Orléans-Louis-Philippe werden sie gleichsam salonfähig. Unter Napoleon III. Sind sie die Herren im Hintergrunde, in der Dritten Republik sind sie es offen. Der 25-jährige Europäische Krieg 1790 bis 1815 bringt den Juden unermessliche Gewinne. Rothschild wird der Gläubiger der Könige. Kriegszeiten sind die Haupternten Judas. Was konnte und könnte sie hindern, solche Haupternten möglichst oft zu veranstalten? Krieg, Frieden, Revolution, Reaktion, alles diente seit 1791 ihren Zwecken. 1830 erschien ein glänzendes Werk von Toussenel, Die Juden, die Könige der Zeit. Darin hieß es in Form einer Ansprache an den König: Sire, der Kronprinz beklagt sich bitter über die Beeinträchtigungen, welche durch die unersättliche Macht der Juden entstehen, die alles beherrschen, das Land zugrunde richten und deren Treiben die Flüche und Verwünschungen des verschuldeten Arbeiters bis an den Thron dringen lässt. Jene Bankiers werden sich wohl noch lange der Unwissenheit des Volkes als Waffe gegen den König bedienen, der seinem Volke gerne dienen möchte. Das Königtum muss ohne Verzug das Volk von den Juden wieder für sich zurückerobern, sonst stirbt es durch die Juden. Es ist an ihnen gestorben. Die Korruption setzte ein. Der Staat baute für 100 Millionen die Nordbahn und verpachtete sie dann für eine lächerliche Summe an Rothschild. Zuerst wagte man noch öffentlich Angriffe auf diesen und die Juden. In dem republikanischen Frankreich wurden solche unmöglich. Crémieux, Geldmann, Freidenker, Großmeister der Freimaurerei, Gründer der Alliance Israélite Universelle 1860, wird der Geheimherrscher Frankreichs, drückt ihm sein Siegel auf. Beinahe wäre die Revolution von 1848 dem Juden übel bekommen. Bei ihrer Ausrufung warfen sich die ausgewucherten Bauern des Elsass auf ihre jüdischen Peiniger. Die Geschworenengerichte sprachen die angeklagten Aufrührer unter dem Jubel des Volkes frei. Doch blieb es bei dieser vereinzelten Erhebung. Der Krieg von 1870 ist auf französischer Seite bei dem überragenden Einfluss, den die Juden hatten, selbstverständlich ihr Werk. Kaiserin Eugenie war, soweit sie in Frage kommt, nur eine ihrer Schachfiguren, denn ihr Beichtvater war ein deutscher, getaufter Jude, Pater Bauer. Die jüdisch geleitete Presse schrie sich heiser nach Revanche, wie die jüdisch-englische Presse 1899 nach dem Kriege gegen die Buren schrie. Napoleon III. Wurde in den Krieg gezwungen. Er ebenso wenig wie Wilhelm I., das französische Volk ebenso wenig wie das deutsche, wollte Krieg. Die Börse und ihre Presse machten ihn unvermeidbar. Bei Friedensschluss erledigte Bleichröder auf der einen, Rothschild auf der anderen Seite den finanziellen Teil. Auf deutscher Seite mit dem Ausgang des Gründerschwindels, auf französischer mit dem Verschwinden aller Rechnungsbelege, sie verbrannten angeblich, der Regierung der nationalen Verteidigung unter dem deutsch-italienisch-französischen Juden Léon Gambetta, der ungerufen, ungefragt nach dem 2. September als junger Mann Crémieux und somit der Alliance Israélite Universelle die Herrschaft an sich riss und dem französischen und deutschen Volke die fünfmonatliche aberwitzige Verlängerung des Krieges mit zehntausenden Blutopfern aufzwang, zum alleinigen Nutzen der jüdischen Heereslieferanten und Schuhmacher sowie der gesamten jüdischen Weltbörse. Seitdem ist die Geschichte der französischen Juden die Geschichte Frankreichs. Betäubt, führerlos, opfert das französische Volk Ehre, Ruhm, Arbeit und Lebenskraft seinen Gebietern. Die Kommune im Winter 1870-71 in Paris zeigt deutlich die Gräuelzüge jüdischer Regie. Gegen 40.000 Franzosen morden sich gegenseitig ab, Ihre Plätze nehmen noch im selben Jahr zuwandernde Juden ein. Kostbares Eigentum wird verwüstet und verschärft. Manche Händler verzogen sich danach als zwei- und dreifache Millionäre nach New York. Von den 150 Rothschild-gehörigen Häusern wurde nicht eins angetastet. Die Zerstörung der ehrenreichen Vendome-Säule bewerkstelligte ein Simon Meyer, in seiner Hand eine rote Fahne. Victor Hugo sagte damals, die Kommune wurde von denen veranstaltet, die daraus Nutzen gezogen haben. Crémieux war auch bei der Kommune im Hintergrund tätig. Während verleitete Wirrköpfe der Kommunisten erschossen wurden, begnadigte ihn H. Thiers. Ein General Espivent de la Ville Boisnet verstand indes keinen Spaß. Als Crémieux keine Rettung sah, knickte er zusammen und wurde auf seinem Stuhle sitzend erschossen. Gambetta, unfähig, nur zwei Sätze in logischer Verbindung zu sprechen, ein zügelloser Genießer und Marktschreier, konnte sich bis zu seinem Tode 1881 behaupten. Die letzte Tat, die er dem französischen Volke einrührte, war der tunesische Feldzug, reine Börsenmache. 1500 Franzosen bezahlten sie mit ihrem Tode. Nebenbei machte er die tunesischen Juden zu Herren über die Araber. Ebenso hatte 1871 Gambetta, ohne das Parlament zu befragen, den algerischen Juden die französischen Staatsbürgerrechte verliehen, den Zuaven und Turkos, die für Frankreich gekämpft hatten, blieben sie versagt. Ein blutiger Aufstand deswegen musste mit französischem Blut unterdrückt werden. Der Tonkin-Feldzug 1882 bis 1885 diente gleichen Zwecken. 10.000 Franzosen mussten für jüdische Gründungsschwindler ihr Leben hingeben. Mit Hilfe der Patriotenliga unter Deroulette versuchte Gambetta noch einmal den Krieg gegen Deutschland im Interesse der Börse zu entfachen. Diesmal ließ sich das Volk nicht fortreißen. Gambetta ist endlich der Vater des Kulturkampfes in Frankreich. Von ihm ist das Wort, der Feind ist die Geistlichkeit. Das Volk konnte nicht genug zerrüttet werden, um unterdessen sich das jüdische Joch auflasten zu lassen. Das Volk will die Wiederaufrichtung der Monarchie, die Juden verhindern, sie wohlwissend, dass sie auf jeden Fall ein stärkeres Bollwerk gegen die Korruption ist als die Republik. Die Ehre Frankreichs geht in die Brüche. 1882 überlässt es England in Ägypten das Feld. Der Panama-Skandal 1888 enthüllt vor aller Welt die Korruption des französischen Parlamentarismus und der Presse. Eine große Anzahl Abgeordnete und die gesamte Pariser Presse aller Parteischattierungen hatten Bestechungsgelder angenommen, um ein der Staatsverfassung zuwiderlaufendes Gesetz zugunsten der Panama-Gesellschaft durchzubringen. Ein ehrlicher Abgeordneter Amagat sagte, die Verschwendung der Opportunisten, die judendienerische Parlamentsklique, hat Frankreich mehr gekostet als der Krieg von 1870. Der Staatshaushalt wird ohne jede ernsthafte Prüfung bewilligt, Posten von 500 bis 600 Millionen in einer Stunde bei Abwesenheit der meisten Abgeordneten. Der Parlamentarismus hat die Ehrlichkeit unter seiner Käuflichkeit begraben. Frankreich musste zum Beispiel auf Geheiß seiner jüdischen Herren sein politisches Gewicht zugunsten der jüdischen Blutsauger in Rumänien in die Schale werfen. 1907 bis 1912 wird der in der Revolution begonnene Raub der Kirchengüter fortgesetzt. Milliarden verschwinden dabei spurlos in den Taschen der Freidenker. Die Schulbücher werden für jüdische Zwecke frisiert, ihre Verfasser sind zum großen Teil Juden. Unschwer erkennt man die Parallelvorgänge zu denen, die sich jetzt in der Deutschen Republik abspielen. Die Hochschule für soziale Studien wurde 1914 von den Juden Theodore Reinach und Bernard verwaltet. In der Direktion sitzen fast ausschließlich solche. Chef des Niederlassungs- und Einbürgerungswesens ist Grumbach. Mit zugelegten französischen Namen verschwinden Zehntausende jährlich zuwandernder Ostjuden im Volke. Die Lehrerstellen der Volksschulen, weil zu schmal besoldet, überlässt man den Eingeborenen. Dafür hält man die Oberleitung in Händen, ebenso bei den höheren Schulen. Es tagt ein Kongress der jungen Republikaner, Ehrengäste Reinach, Strauß, Rubinowitsch, Vorsitzende, Sekretäre, Redner, Juden. Dasselbe bei der Vereinigung junger Republikanerinnen. Die Frauenbewegung unter der Fürsorge der Damen Kruppi-Cremieux, Moll-Weiß, Dick-May, L. Braunschweig, Boas, Aaron. Bei den Wahlen 1910 kandidieren 30 Juden, 10 wurden gewählt. Der Rechtsanwaltsstand, jüdisch, Heeres- und Marinelieferanten, Juden. Presse und Organisation der Sozialisten ruhen auf jüdischen Hilfsgeldern. Ebenso bei der radikalen und radikalsozialistischen Partei, ob Schorus, ob Clemenceau, Puppen des jüdischen Marionettentheaters. Niemand darf im Parlament das Wort Jude aussprechen. Vizekönig von Französisch-Indochina war der aus Rotterdam gebürtige Jude Joost van Vollenhoven. Eine einzige Zeitung, die Action Française, tritt gegen die jüdische Zwangsherrschaft auf. Da sie in der Monarchie die Rettung sieht, dem Judentum es aber gelungen ist, diesen zum Popanz zu machen, ist ihr Einfluss nur gering. Die verjudete Presse namentlich aufzuführen, erübrigt sich. Die gesamte Presse ist käuflich und steht den Juden zur Verfügung, die katholische Presse ausgenommen. Der Adel ist vollkommen verjudet. Entweder durch Ehen mit Jüdinnen oder durch Kauf klangvoller Adelsnamen durch Juden. Eine Aufzählung ist wegen der Fülle der Namen unmöglich. Das rote Band der Ehrenlegion prangt vorzugsweise in den Knopflöchern der Juden. Der Kaufmannsstand sowie seine Vertretungen sind jüdische Domänen. In der Beamtenlaufbahn kommt nur vorwärts, wer sich den Juden willfährig erweist. Das ungefähr ist das Bild des verjudeten Frankreich. Wem drängen sich nicht Vergleiche mit deutschen Zuständen und Entwicklungen nach der Novemberrevolution auf?